Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City Staffel Nummer 3, Folge Nummer 1. Wo Rauch ist, ist auch Where There's Smoke. Oder so. Hallo Nils. Hi Chris. Ja, fangen wir mit der Inhaltsangabe an. Carrie ist mit den Mädels unterwegs nach Staten Island, wo sie in einer Jury für den örtlichen Feuerwehrkalender auf der Bühne strippende Feuerwehrmänner mit Punkten bewerten muss. Sie lernt dort den Politiker Bill Kelly kennen, der ihr anschließend ganz schön hartnäckig den Hof macht. Als sie einwilligt, erneut mit nach Staten Island zu kommen und dort auf dem Rückweg an der Fähre strandet, rettet er sie. Sam nimmt von der Party einen Feuerwehrmann mit und lernt den Unterschied zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Charlotte besäuft sich und beschließt noch dieses Jahr zu heiraten. Sie lacht sich Arthur, Investmentbanker, an, als weißen Ritter, der sich aber schnell als Psycho herausstellt. Und Miranda lässt sich an den Augen operieren und weigert sich, ihre Beziehung zu Steve zu klassifizieren. Steve ignoriert ihren Wunsch nach Autonomie, holt sie nach der Operation ab und kümmert sich um sie, und als sie aus dem langen Schlaf am nächsten Tag erwacht, sieht sie Steve mit neuen Augen. Was für eine Folge. Ich meine, für die erste Folge der Staffel 1 ist das echt großartig geworden, oder? Ja. Jeder hat eine Geschichte. Ja, ich habe manchmal drauf geguckt und dachte irgendwie, die geht doch jetzt 40 Minuten oder so. So viel passiert. Ja, ja, absolut. Die ist auch ganz clever geschrieben und ja. Und schön ineinander verzweigt, die ganzen Geschichten. Das fand ich auch großartig gemacht. Mhm. Das war echt cool. Mit wem fangen wir an? Wollen wir mit Carrie anfangen oder mit kleineren Geschichten? Nee, mit Carrie. Okay. Das wäre Aschenputtel, nicht wahr? Ja, also, was ich so ein bisschen krass fand, also Carrie ist ja dann sie ist Jurymitglied bei einem Feuerwehrkalender-Wahl-Dingsi aus New York, muss da hin nach Staten Island fahren, um dann halt mit, glaub, drei anderen Juroren auszuwerten, was für Feuerwehrmänner da irgendwie in diesen Kalender abgebildet werden. Und die nehmen das überhaupt nicht ernst. Nö. Ja, Carrie vergibt auch immer halbe Punkte. Also halbe Boyfriends von Stanford. Oder Boyfriends von Stanford, also die bessere Hälfte, sagen wir es mal so. Und lacht sich dann halt diesen, oder sie wird mehr oder weniger ganz aggressiv von diesem Bill Carey, also so einem Politiker, angelacht oder angebaggert, muss man ja schon sagen. Weil der ist ja wirklich extrem penetrant und hat auch so eine ganz komische Gestik immer. Also der grinst und dann hebt er den Daumen. Das sieht echt furchtbar aus. Das ist so amerikanisch, das ist irgendwie schon eklig. Ja, ich habe nämlich überlegt, es gibt noch so ein zweites, also abgesehen von dem Märchenthema, was sich so durchzieht durch die Folge, gibt es dieses zweite Thema, das in fast allen Geschichten vorkommt, das Nein heißt nicht Nein. Also das fällt mir bei diesem Politiker, ist mir das am meisten aufgefallen, dass der wirklich baggert und sie alle Zeichen des Nee, ich habe keinen Bock. Ignoriert, ne? Genau, ignoriert das komplett und redet da mal so drüber hinweg, in wirklich so Politikermanier. Ja, hat dann ja letzten Endes auch Erfolg damit. Ja. Es ist, und ich finde das halt ein bisschen problematisch, also dass sie das in dieser Folge tatsächlich so zeigen, als würde man muss halt nur drauf beharren, man muss der Frau auflauern, das tut er ja nämlich. Also er findet dann heraus, wie sie heißt und wer sie ist, und dadurch, dass er Politiker ist und halt diese ganzen Wahlbezirke kennt und sie da versucht, mehr oder weniger maschemäßig dazu ermuntern, dass sie auch wählen geht, weil sie ja nie wählen geht, was auch so ein Ding ist. Ja, hallo? Habe ich mir hier deutlich in meine Anmerkungen geschrieben. Carrie ist nicht als Wählerin registriert. Ja, also wählt sie die Nazis. Punkt. Also das ist, anders kann man es ja nicht sagen. Wenn du nicht wählst, dann wählst du die Nazis. Punkt. Naja gut, bei der letzten Wahl hatte man nun die Chance, aktiv die Nazis zu wählen. Und das haben auch genug Leute getan. Wie dem auch sei. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt keine Cosmopolitans, aber es gibt ein State Island Iced Tea, was so ähnlich ist wie so ein Long Island Iced Tea, und der soll ziemlich knallen, was wir ja dann an Charlotte bemerken. Das finde ich so geil. Ich habe sogar abgefeiert, als sie dann total betrunken auf der Tanzfläche irgendwie mitgetanzt und mitgesungen hat. Das sah so geil aus. Das Tanzen fand ich voll schön. Ich fand es sehr unangenehm, dass ich Carrie und Miranda da so für geschämt haben. Also ich habe mitgetanzt. Ich saß auf dem auch. Sofa und dachte, geil. Das war pretty großartig. Much ich auf der Tanzfläche. Ja, so stelle ich mir, ich habe tatsächlich in dem Moment an dich gedacht und dachte mir, so tanzt er. Das ist definitiv Nils. Nils ist das gerade. Also, wenn ihr gerade die Folge gesehen habt oder es noch nicht gemacht habt, guckt euch die Folge Nummer 1 der Staffel 3 an und scrollt so mal ein bisschen nach vor. Ja, dann seht ihr, wie Nils in Wirklichkeit tanzt. Total verträumt und richtig schön in der Musik mitgrölt. Naja, grölt ja nicht. Ja, das Lip-Syncen. Ja, also später sogar singen, fand ich nicht witzig. Ja, fand ich kannte das Lied auch gar nicht. Ich auch nicht. Erstaunt. Aber es war gut. Es war okay. Ja, es war sehr ja, 90er. So eine nette Disco-Nummer. Ja. Ja, man muss ja auch sagen, also die, also dieses Event geht dann ja zu Ende und danach gibt's halt so diese 90er-Party, was halt wirklich sehr trashy auch rüberkam und die Klamotten, die die dann hatten, die wollen wir gar nicht erst erwähnen, das war gruselig. Doch, später. Oh Gott. Ja, aber zum späteren Zeitpunkt. Aber das war wirklich gruselig alles. Oh, und naja, das geht dann auch irgendwann zu Ende und die fahren dann halt mit der Fähre zurück. Scheinbar hat sich dann Charlotte auch vorher irgendwie übergeben, denn ja. Miranda hat dann irgendwie berichtet, dass sie ihr schon die Haare im Auto gehalten hat. Und ich finde das lustig, dass ich glaube, dass ich bis heute wirklich den Eindruck habe, dass gute Freundinnenschaft sich daran festmacht, dass man sich gegenseitig die Haare hält. Beim Was macht man, wenn man kurze Haare hat? Oh, weiß ich nicht. Dann braucht man keine Freundinnen. Genau, also das habe ich aus Sex and the City auf jeden Fall mitgenommen. Das war ganz unterbewusst. Ja, und dann geht's halt weiter, denn sie geht ja dann irgendwann mit Carrie aus, weil sie sich ja vorgenommen hat, jetzt Mr. Traubenmann zu finden und wird dann irgendwie auf so einer Single-Party angebaggert von einem unfassbar unangenehmen Typen. Ja. Genau, kurz in dem Moment, also am Anfang, als sie sagte, der sei süß, dachte ich so, der? Nee. Ja. Und dann schlägt er diesen Typen nieder und dann gibt's echt einen kurzen Augenblick, wo ich ihn süß finde. Echt? Da finde ich ihn ja nett. Oh, ich finde ihn gruselig. Ja, der hat sowas von American Psycho, daran musste ich auf jeden Fall denken. Ja. Also diese Höflichkeit und Freundlichkeit, die blitzschnell in absolute Gewalt wechselt und dann wieder zurück. Ja, und es stellte sich dann ja auch durchaus als zutreffende Analogie heraus. Also ja. Weil das ja nicht nur bei dem Typen dann so ist, sondern später dann halt immer. Ja, die treffen sich nämlich dann irgendwie zum Brunch. Genau. Dann stößt irgendjemand, also ein anderer Gast, Charlotte so leicht an. Und er kriegt es dann mit und dreht da total durch. Und dann, was ich ja auch großartig fand, dieser Gast, der bringt dann halt so einen richtig schönen Spruch, nämlich, reg dich ab, es ist Brunch. Ja, den Hallo? Fand ich auch super. So. Da können schon mal die Manieren ein bisschen fallen. Ja, hallo, es ist Brunch. Da werden alle zum Tier auf dem Weg zum Buffet. Sie haben die Dame angerempelt. Etwas eng hier. Es ist eng hier, aber Sie haben sie angerempelt, Ihren Wein verschüttet. Sie sollten sich entschuldigen. Ist schon okay. Nein, es ist nicht okay. Damen behandelt man so nicht. Reg dich ab, es ist Brunch. Das ist schon irgendwie lustig. Naja, und dann stellt sie halt fest, dass er dann der Ritter, sondern irgendwie scheinbar Hulk ist. Dann dreht er komplett durch und schlägt sich dann halt wieder mit den Typen, was sie total anekelt, das merkt man so richtig. Also sie findet die Gewalt ja so richtig widerwärtig und verzieht dann auch das Gesicht und ich glaube, die flüchtet dann ja auch, ne? Ist komisch, ne? Beim ersten Mal findet sie die Gewalt sexy und beim zweiten Mal ist sie dann komisch. Naja, also es war ja in dem Moment ja dieser komische JJ, dieser komische Stalker-Typ beim Dating, der war ja schon sehr aggressiv und sie wusste sich ja auch gar nicht mehr zu wehren, also das war ja schon wirklich sehr anstrengend und dann hat sie halt keine Möglichkeit mehr gehabt, irgendwie zu sagen, geh weg, weil er ging nicht weg und dann wurde sie gerettet und dann fühlt sich das natürlich gleich anders an. Ja, zumal man ja denkt, er nimmt das Risiko auf sich, in ernsthafte Schwierigkeiten zu kommen, um ihr zu helfen. Aber beim zweiten Mal lernt man dann ja, er macht das einfach total gerne. Ja, ja. Und das ist ganz ab furchtbar. Ab dann ist Gewalt nicht mehr so sexy. Nee, überhaupt nicht. Vor allem Charlotte, die ist ja mehr so, ja, das kleine Mädchen, ne, manchmal. Mhm. Und sie mag das ja überhaupt nicht, wenn Leute sich dann halt so. Aber wenn sie auf verhalten. Den weißen Ritter hofft, dann ist das doch genau das, was sie eigentlich möchte, oder? Naja, sie möchte aber einen Gentleman und nicht jemand, der die ganze Zeit versucht oder nach Möglichkeiten sucht, sich zu prügeln. Ich meine, diese ganze Situation könntest du auch anders Regeln, indem du nämlich gesagt hättest, okay, kannst du dich bitte entschuldigen, beziehungsweise das ist jetzt gerade unhöflich. Oder es einfach auf sich beruhen lassen. Das tut er ja nicht. Er versucht ja, er piekst ja noch ein bisschen rum, damit der andere Typ noch ein bisschen ausfälliger wird, was er dann aber nicht wird, sondern das interpretiert er dann scheinbar da noch rein. Und dementsprechend ist es dann halt so, dass er dann halt eine Möglichkeit sieht, ihm eine zu verpassen. Mhm. Ja, er provoziert das. Richtig. Er sucht es richtig. Und es geht ja auch gar nicht um Charlotte in der Situation. Also ich meine, die sagt ja sofort, das ist alles in Ordnung. Und ja, genau. Es ist ja nichts passiert. Also es ist ja nicht so, dass der Typ das extra gemacht hat, um sie dann halt zu ärgern. Ja, ist halt ganz, ganz schlimm. Ja, und dann springen wir wieder mal zu Carrie rüber, die ihren weißen Ritter dann vorm Haus stalkend wieder trifft. Was ich ganz interessant finde, sie kauft sich Jimmy Choo Schuhe. Das ist ja, was wir ja das letzte Mal besprochen haben. Da wollen wir ja so ein bisschen mehr drauf achten, wenn jetzt so diese speziellen Sachen, die so Sex and the City angedichtet werden, langsam so mehr in die Serie reinkommen und sich dann etablieren. Mhm. Jetzt wird explizit auf Jimmy Choo dann verwiesen. Und die hatte eine große Dior-Tasche dabei. Fand ich auch sehr interessant. Naja, der komische Stalker-Politiker, der Bill, der versucht dann halt, sie dazu zu überzeugen, mit ihr, dass sie mit ihm auf auf so eine Werbewahlparty geht. Mhm. Und ich glaube, das ist so Spenden einsammeln oder sowas, ne? Ja, so eine Spenden, ja, ist es das? War das so eine Spenden? Können wir noch mal kurz, ich würde gerne kurz erwähnen, dass ich dachte die ganze Zeit, er ist große Politiker und sie nennt ihn ja auch sofort Mr. President, was ich sehr lustig finde. Also ja. Sie macht sich, glaube ich, über das ganze politische System lustig. Ja, sie hat auch gar keine Ahnung. Ja. Hat gar keinen Bock und keine Ahnung und sie wählt ja eh nicht. Und er steht zur Wahl bei der Wahl des örtlichen Rechnungsprüfers oder ja, so. Super. Also das ist irgendwie so eins von diesen vielen tausend Ämtern, die in den USA irgendwie direkt durch Wahlen vergeben werden, die bei uns einfach durch irgendeinen Beamten gemacht werden. Also ich glaube, es ist ein total unglamouröser Posten, aber scheinbar erfordert es einen riesigen Wahlkampf oder zumindest Wahlkampf. Ja, ich denke mal, das ist so ein Schritt in die Richtung vom großen Politiker sein. Ne? Du kannst dann eventuell so kleine Stufen erklimmen und dann bist du vielleicht Bürgermeister und vielleicht dann irgendwann Präsident. Ich denke mal, damit machst du dir halt so ein Gesicht und einen Namen und dann kennen dich ein paar Leute mehr. Also das ist ja bei den Amis ja sowieso, diese Werbegeschichte ist ja sehr, sehr wichtig. Du musst präsent sein, du musst dich zeigen, du musst dich gut verkaufen können. Und dann sehen die Leute auch, okay, das könnte vielleicht jemand sein, was ja auch dafür spricht, dass der Trump auch gewählt worden ist, weil der konnte sich ja verkaufen. Ja. Genau. Auf jeden Fall verabreden die sich dann irgendwie und dann ist sie auch schon fertig angezogen, steht bei sich zu Hause, vom Fenster raucht und er ruft dann an auf einen Anrufbeantworter. Übrigens haben wir auch einen Anrufbeantworter, den könnt ihr anrufen. Genau, unter 069-348-75097 könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen auf unseren Anrufbeantworter und dann könnt ihr eventuell auch in die Sendung kommen damit. Ja, wie dem auch sei, das war unser Werbebreak und sie hört dann, dass er vor der Tür wartet, guckt dann auch raus und sie überlegt ganz kurz und dann fährt er weg und dann ruft sie Miranda an von wegen, oh mein Gott, was mache ich eigentlich hier, ich bin total fertig und eigentlich könnte ich jetzt runter und er ist doch so nett, aber irgendwie auch irgendwie eklig und anstrengend und irgendwie so ein Stalker. Naja, und dann legt sie auf und fährt ihn hinterher nach Staten Island und überrascht ihn auf der Party, ne? Genau. Ja, und das wirkt aber auch so, als wäre sie dann halt nur 10 Minuten da, dann knutschen die irgendwie in der Garderobe und dann muss sie auch wieder weggehen. Sie lässt sich wie üblich lässt sie sich auf nichts ein, quasi. Mhm. Genau, dann muss sie zur Fähre, weil sie die letzte erwischen muss, um wieder zurückzukommen, weil sie ja so wahnsinnig autonom ist, dass sie da unabhängig von ihm hin und wieder wegkommt. Ja. Und da bringt sie einen richtig, richtig geilen Spruch. Ja, kommt der später? Gut. Den kriegt man halt nur mit, wenn man wirklich richtig zugehört hat. Denn sie läuft dieser Fähre hinterher, die gerade losfährt, verliert ihren Schuh, läuft wieder zurück und holt den Schuh. Und dann sagt sie sich: Wartet! Ich hatte meinen Schuh verloren! Also stimmt, nicht Schuh, sondern Schuh. Oh, wie Jimmy Choo. Das fand großartig, ja. So ein schönes Wortspiel. Das ist ja witzig. Ja, das ist mir auch das erste Mal aufgefallen. Ich habe meinen Chu verloren. Mhm. Und deswegen auch das Branding am Anfang, da habe ich drauf geachtet, dass, als sie das erwähnt hatten. Sie am Anfang, sieht man nur die Kiste oder sagt sie, ich habe mir Jimmy Choo Schuhe gekauft? Sie sagt explizit, dass sie ihre Jimmy Choo Schuhe gekauft hat, ja. Da muss ich in Zukunft mehr darauf achten, ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Ich kann mich nur noch erinnern, dass sie ihm sagt, dass sie Schuhe kaufen will. Und ich sofort dachte, du hast kein Geld. Naja, das sagt sie ja dann auch, dass sie ihr Kreditlimit mal wieder total erschöpft hat. Okay, na dann. Surprise. Und das sagt sie dem zukünftigen Rechnungsprüfer. Ja, ja. Hm. Naja, vielleicht regelt er das ja für sie. Finden da mehr draus wird. Ich fand das halt lustig, diese drunterliegenden Märchen. Also, dass sie die Geschichten teilweise an Märchen angewähnt haben. Also Sam nicht, aber also wüsste ich jedenfalls nicht. Außer vielleicht Jack und die Bodenstange oder so. aber das war halt Aschenputtel, also inklusive Schuh verloren und so. Und dann abgeholt werden vom Ritter. Ja. Wenn wir jetzt auf Miranda kommen, das ist ja dann auch so ein Dornröschen-Ding, ne? Genau, das ist Dornröschen. Ist ja auch ganz lustig. Also sie lässt sich halt die Augen lasern und eigentlich muss sie dann von jemandem abgeholt werden, weil sie auf Valium gesetzt wird. Das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand auf Valium gesetzt wird, nur weil die Augen gelasert werden. Das ist irgendwie, ich glaube, sehr 90er, das macht man nicht mehr. Also du bekommst da keine Betäubung. Ja, ja. Ach so, das geht heutzutage ohne Betäubung? Das geht ohne Betäubung. Also, aber es gibt ja so Situationen. Heute wäre das dann vielleicht eine Darmspiegelung. Ja, weiß nicht. Aber zumindest kriegst du keine Valium. Also du siehst dann tatsächlich erstmal gar nichts, ne? Also beziehungsweise alles verschwommen. Und da wird dir auch angeraten, mit jemandem zu kommen, weil du sonst nicht nach Hause kommst. Hast du das schon machen lassen? Nee, aber ein Freund von mir hat das machen lassen. Und ich habe ihn dann begleitet und ihn abgeholt. Und deswegen weiß ich halt, dass du da keine Medikamente bekommst. Ah, okay. Also das tut ja auch nicht weh, also da sind ja keine Nervenenden dran. Das nee, dann, stimmt, logisch. Wie erklärt halt einfach so. Ja, Miranda erklärt die Prozedur ja ausführlich, sodass einem ausreichend Zeit bleibt, dass einem schlecht wird. Das ist echt großartig, ja. Naja, sie versucht halt abzulenken von der Geschichte, dass Steve ja eigentlich wissen möchte, ob sie jetzt zusammen sind oder nicht. Genau. Oder wie Miranda dann später zu Carrie sagt, ob sie miteinander gehen. Das ist auch so geil. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, sie lässt sich dann halt die Augen lasern und Carrie soll sie abholen, sie kann aber nicht, weil sie sich halt mit dem Bill dann verabredet hat und stattdessen kommt dann natürlich der Steve und rettet sie. Auch hier wieder, sie sagt nein und er macht es trotzdem, wobei es in dem Fall halt positiv besetzt ist. Ja, aber wobei man auch sagen muss, also sie will es nicht, aber Carrie fragt Steve und bittet darum, dass er sie abholt, weil sie weiß, dass sie es zeitlich nicht schafft. Also das ist noch ein kleiner Twist, aber ich gebe dir recht, das ist auch wieder so ein Ding. Ja, sie will es halt einfach nicht. Also da könnte man eventuell auch Charlotte oder Samantha fragen, ob sie das macht, aber naja. Steve hat beziehungsweise tagsüber ja eh Zeit, weil er ja abends arbeitet, daher ist es auch kein Wunder. Also sie verweigert sich ihn ja sehr und das ist auch sehr anstrengend, finde ich. Finde ich nicht schön. Aber das Schöne daran ist, ja, er holt sie ab und dann fahren sie nach Hause, er legt sie ins Bett und sie ist halt total fertig, also sie ist überhaupt nicht bei sich und ist dann halt irgendwie total, ja, in Trance sozusagen und schläft die ganze Nacht durch. Und schläft dann 12 Stunden. Ja, genau. Und wenn sie dann aufwacht, sieht sie den Steve neben sich schlafen. Das Erste, was sie ohne Brille morgens sieht, ist der Steve und verliebt sich sofort in ihn, mehr oder weniger. Ja, das war echt schön, fand ich. Also, das ist eine schöne Geschichte. Ja, dann haben wir nochmal die Samantha. Samantha nimmt sich halt Mr. Juli, wie wir herausfinden, den Feuerwehrmann, und hat dann irgendwie den Sex ihres Lebens. Wobei man sagen muss, der Typ ist strunzdoof, also der, wenn er den Mund aufmacht, dann kommt echt nur noch Unsinn raus, wo man so denkt, so, der ist irgendwie gerade mal 8 und seine große Schwester hat gesagt das und überhaupt und eigentlich, ich denke mir so, oh Gott, macht bloß den Mund zu, und das denkt sich Samantha dann auch und unterbricht ihn auch ständig, was ich auch großartig finde vom Stilmittel her. Ja, naja. Diese Charakterisierung ist echt lustig. Ja, ja, total, und es passt auch so schön, ist zwar sehr, sehr plump, aber es passt total zu den beiden. Also sie sehr forsch und ja, sehr bei sich und er so ein kleiner Junge, der überhaupt keine Ahnung hat, aber einen riesen Dödel und einen riesen Körper und ja. Naja, auf jeden Fall haben die dann Sex und das findet sie halt geil und denkt sich so, ah, sie hat ja immer schon die Fantasie, in der Feuerwehrwache mal rumzuvögeln und ist dann irgendwie am Anfang total entsetzt, weil sie die echten Feuerwehrmänner sieht und denkt so, wo sind denn die gut aussehenden Typen? Naja, und dann kommt aber Mr. Juli und rettet sie mehr oder weniger und vögelt sie durch. Dann erklingt auch schon die Feueralarm-Sirene, sodass alle Leute dann halt in die Feuerwache oder in diese riesengroße Garage reinstürmen und sie beim Vorspiel oder Nachspiel ein wenig unterbrechen. Und Samantha hat dann die Hose von irgendeinem Feuerwehrmann an und wird dann rausgescheucht und sie hat halt tatsächlich nur ein Höschen an und ist komplett nackt. Und dann fahren die halt mit dem Auto raus und sie sitzt dann oder steht dann so halb mit den Händen umschlungen, damit sie nicht komplett nackt wirkt, mehr oder weniger auf der Straße und naja, so zwei Herrschaften, also eine Frau und ein älterer Mann, laufen dran vorbei und sehen die beiden, lachen ein bisschen, denken sie, ach, oh Gott, was für Verrückte hier rumlaufen und gehen dann weiter und sie ist total fertig im Endeffekt. Ihre ganze Vorstellung von diesem sexuell angereicherten Traum hat sich in Luft aufgelöst, denn das war der Horror für sie. Ja, und welches Märchen ist das jetzt? Da konnte ich es nicht rausfinden. Ja, gute Frage. Na, nächste Frage. Bestimmt irgendwas Amerikanisches, weil normalerweise die meisten Märchen dann halt gut enden. Das ist irgendwie sehr seltsam. Stimmt. Naja, kommen wir zu den Outfits. Was ist dein Top-Outfit? Carries enges lila Kleid zusammen mit dem Rüschenmantel, was sie dann bei dem Date mit dem Politiker anhat. Okay. Das fand ich total schön. Ich habe gar kein gutes Outfit. Ich habe gar kein gutes Outfit in dieser Folge. Ich fand sie irgendwie alle sehr gruselig, was die da anhaben. Das lila Kleid findest du auch gruselig? Mm. Ich meine, es war sehr extrovertiert. Und ich fand es auch erst richtig schön in der Kombination mit diesem, sie hatte da so einen rosa Mantel drüber, wo dann noch so Rüschen drauf waren und so. Es war alles wahnsinnig romantisch irgendwie, aber also das Kleid war so schlicht und streng und dann zusammen mit dem romantischen Mantel, das fand ich irgendwie eine nette Kombination. Lila, rosa, ja sowieso. Ja, aber du hast recht, es war nichts, also so herausragend. Ja, also das Einzige, was ich eventuell schön finde, war die Kombi mit Samantha und diesen Feuerwehrmannhosen mit den Hosenträgern? Mit den Hosenträgern, genau. Die sie anhat, als der Typ sie anschreit, dass sie aus seiner Hose raus soll. Ja, das sah schon irgendwie cool aus. Vor allem hat sie die Hosenträger. Ja, das hatte sehr was von Kalender, ja, oder so. Ja, das ist total cool, genau. Ja. Die Hosenträger sind auch über die Nippel, ne? Man sieht die genau. Nicht. Super. Genau, es hatte so Pin-Up-Style oder so. Ja, ja, das war total. Ikonisch, das war irgendwie lustig, ja. Völlig verschüchtert. Ja, genau. Und dann hast du aber jede Menge Worst-Outfits, nehme ich an. Ja, ich hab mir auf jeden Fall zwei aufgeschrieben. Und ich bin so ein bisschen am Hadern, welches von den beiden ich nehmen will. Soll ich mal sagen? Ja. Okay, mein Worst-Outfit ist Carrie auf der Tanzfläche, auf der Staten Island-Party ganz am Anfang. Jo, ja. Da hat sie so ein türkis gestreiftes Top an, so eine Hose, die irgendwo zwischen pink und rosa ist, ja, und so goldene spitze Pumps-Stiefel, die wirklich das entsetzlichste und eine weiße Tasche, um es noch ein bisschen abzurunden. Ja, genau. Unglaublich. Mit Tasche tanzen finde ich ja sowieso, das geht gar nicht. Nee, dann hat man noch die Jute-Beutel, die man zum Tanzen nehmen kann. Du meinst den Rucksack, diesen kleinen? Nein, den Jute-Beutel. Nicht den, so. Diesen Rucksack, das ist ja diese Turnrucksack-Geschichte, ja. Irgendwann habe ich gehört, die haben auch in Berlin dann angefangen, so mit diesen Rollkoffern zu tanzen, was auch so gruselig ist. Ja. Das ist mir noch nicht begegnet. Es gibt immer ein Mehr. Ich finde Bier schon unanständig. Also ich finde, man muss die Hände frei haben. Ja, klar, siehe Charlotte. Also Charlotte, obwohl sie einen Drink in der Hand hat, Für solche Handbewegungen braucht man eigentlich freie Hände. Ja. Ich mache auch viel mit den Armen. Von daher. Ja, genau. Dann nehme ich dann das zweite Worst-Outfit von Carrie. Und zwar trägt sie nämlich so Nuttenschuhe, so Schlangenleder, so Pelzmantel und so ein rosa Oberteil, was ja, das geht gar nicht. Diese ganze Kombination war ganz grausam. Das war, als sie auf den Bill vor ihrer Wohnung trifft. Das war echt. Als sie vom Schuhe kaufen wieder. Ja, genau, genau. Das ist irgendwie nicht so schön gewesen. Ja. Ja, das war mein Worst Outfit. Das fand ich grausam. Das ist halt so wieder dieser Nutten-Look, den sie manchmal drauf hat, den auch Samantha sehr gerne trägt. Echt gruselig, nee. Den ich ja meistens ganz schön finde. Ich weiß. Ja, kommen wir mal zu den Zitaten. Hast du ein Zitat aus dieser Folge? Ja. Charlotte mit Carter sitzt am Tisch und sagt so völlig zusammenhanglos irgendwie als Abschluss der Diskussion oder so. Mir tun die Haare weh. Das hat sich total großartig finde, weil das wirklich ein Schmerz ist, den man eigentlich nur hat, wenn man Carter hat. Mir tun die Haare weh. Ich habe das vorher noch nie gehört. Das ist so unglaublich. Ich wusste sofort, was sie meint. Ja, das fand ich echt großartig. Ich muss aber auch wirklich sagen, hier gibt es ja Zitate, die sind unfassbar großartig gewesen in dieser Folge. Also die haben wirklich losgelegt, ne? Mit der ersten Folge der Staffel 3 geht es wirklich richtig ran. Jetzt bin ich auch so ein bisschen am Rätseln, was ich jetzt als Zitat nehme, denn es gab so viele tolle. Ich habe ja jetzt auch ein paar reingeschleust, damit ich die nicht im Nachgang erwähnen muss. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ne? Habe ich gut gemacht. Komm, eins noch. Naja, dann nehme ich mal das Offensichtliche, nämlich Carrie und Miranda und Samantha und Charlotte sitzen halt so an dem Tisch und naja, dann gibt es halt die Gespräche, beziehungsweise das Gespräch fängt dann an, als Samantha dann über den Feuerwehrmann sprechen möchte und über ihren Schwanz und dann sagt Carrie nämlich Folgendes. Unser Katerchen hat irgendwie recht, wollen wir die Schwanzgespräche auf die Cocktailstunde verschieben? Bitte, ich wollte nur sagen, dass mein Feuerwehrmann meiner Fantasie voll und ganz entsprochen hat. Ich glaube, im Englischen kommt das sogar noch ein bisschen besser, aber das ist echt gut. Oh ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt. The Cocktails. For the Cocktail Hour bestimmt. Irgendwie sowas in der Art. Ja, stimmt. Cocktails. Großartig. Cocktails. The Cocktails for the Cocktail Hour. Ja, das fand ich ganz großartig. Ja, aber wie gesagt, es ist sehr schwer, da irgendwas rauszupicken, weil es so großartige Zitate dieses Mal gab. Okay. Ja, dann kommen wir auch schon zu der Bewertung. Wie viele Stanfords vergibst du von 3? 3. Ja, bin ich auch voll dabei. Also 3 von 3 Stanfords. War großartig. Also Geschichten, super tight. Dieses Nein heißt Nein, so als Unterthema. Mhm. Also was ich wirklich interessant fand, dass man noch so ein Gegenthema hatte quasi. Und ja und diese Märchenanklänge und so. Also ich weiß nicht. Macht jedenfalls den Eindruck, als hätten die Schreiber da sehr viel Zeit drauf verwendet. Ja, und der Director ist auch der die Sex and the City Filme gemacht hat, der die meisten Sex and the City Filme dreht oder gedreht hat oder geschrieben hat. Ich fand auch diese Fahrt auf der Fähre und so, das ist alles so romantisch. Ja, großartig, so, ja. Mit der bin ich auch gefahren. Ach echt? Mhm. Du warst schon mal in Staten Island? Ja, kurz, ne? Also, man das ist so ein typisches Touri-Ding. Wenn du sowieso so diese Metro-Card hast, dann kannst du dich dann auch mal da reinsetzen und fährst du an der Freiheitsstatue vorbei, die deutlich kleiner aussieht als das, was man da irgendwie zu sehen bekommt. Also, die ist wirklich winzig im Vergleich. Also, ich habe mir die zumindest immer anders vorgestellt, habe das aber auch beim Eiffelturm auch irgendwie so gehabt. Von wegen, okay, das ist das jetzt. Okay, gut, naja, nett. Das sieht immer so riesengroß aus, weißt du? Das ist doch höchstens 1 Kilo Altmetall. Was soll das hier? Kann das bitte jemand wegräumen? Ja, nee, das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ja, aber damit sind wir halt auch gefahren und das war ganz nett. Also, dafür, dass du dann halt so einen Break hast vom ewigen Laufen und dann hast du dann, wenn du ein bisschen See hast, du bist ja dann wirklich auf dem Meer, ne? Das ist halt auch schön und ja, das war ganz nett, auch so die Leute da zu sehen, die dann hin und her fahren, weil viele pendeln dann ja auch arbeitstechnisch und deswegen, wenn man das mal macht oder wenn man mal in New York ist, dann sollte man das auch mal machen, weil es halt, wie gesagt, kostenlos und ein kleiner Break, wartest dann ein paar Minuten, dann kannst du auch wieder zurückfahren. Also die fährt immer hin und her. Mach's mal ganz gut. Verstehe. Ja, gut. Das war die Folge Nummer 1 der Staffel 3, wo Rauch ist. There Where Smoke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris. 10 Uhr am Sonntag. Wow. Ja, ich habe mir auch gedacht so, what? Nee, das geht gar nicht. Aber ich bin noch vor einer halben Stunde erst aufgewacht. Ich bin schon seit 8:30 wach. Du bist ja auch alt, alte Menschen, die genau, senile Bettflucht heißt das. Ich wollte es ja nicht so sagen, aber ja. So, warte mal. Oh, der Kater will rein. Nee, die Katze.